zu, Freundin. Das geht nicht. Rauchen ist nicht im Moment. Hast du verstanden? Défense de fumée, no smoking. Rauchen verboten. Verboten? Gibt's nicht mehr. Spiel nicht verrückt. Hier wird nicht geraucht. Hier wird geraucht, wenn ich Lust dazu habe. Bitte? Aber ich habe keine Lust, Kopf und Kragen zu riskieren. Verstehst du? Meckere jetzt nicht. Da kommt die Sonne raus. Nach einem langen Regentag bricht der Himmel unverhofft im Westen auf und die dicke orangenfarbene Sonne inszeniert in aller Eile eine Gala-Abenddämmerung. So stellt sich in letzter Minute ein Hoffnungsschimmer ein und taucht die trübe Landschaft in paradiesisches Licht. Die noch triefenden Pappeln schütteln ihre Silberblätter und die Straße vor dem Hang blinkt wie ein Fluss. Du kannst nicht mal auf eine Zigarette verzichten, wenn es um deine Freiheit geht, du. Na ja, mach nicht so einen Wind. Halt keine langen Reden. Ich will dir mal was sagen. Eine Zigarette rauchen gehört nun mal zur Freiheit. Soweit kann ein getürmter Poli schon gehen. Na, hochgehen kann er damit, wenn du es genau wissen willst. Und die Amsel? Was? Hörst du? Die Amsel. Die Amsel? Wieso Amsel? Na ja, die Amsel ist frei und singt. Und ich bin frei und rauche. Außerdem bin ich nicht der Einzige, der qualmt. Siehst du nicht, wie die ganze Erde qualmt, da in der Abendsonne? Also ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Klar, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Und schon kriegen sie uns bei den Hörnern wie die Rindviecher. Tief im Gebüsch verkrochen, das Kinn auf den Knien, mit Lehm bespritzt bis über die Augen, unterbrechen hier die beiden Kriegskameraden Etienne Larenc aus Paris und Alfred Louillot aus der Normandie die Diskussion, um die sanfte Wärme der Sonnenstrahlen zu genießen. Ihre Muskeln, noch verkrampft von den Anstrengungen der Flucht und der Erstarrung in feuchten Schlupfwinkeln, entspannen sich nach und nach unter den Liebkosungen der Abenddämmerung. Ganz egal. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt dürfen wir nicht leichtsinnig sein. Ja. Hauptsache, dein richtiger Weg ist nicht wieder ein Holzweg. Na eben. Vielleicht sind wir gerade jetzt an dem Punkt, wo die Lage brenzlig wird. Eben. Und damit du es weißt, gerade wenn es brenzlig wird, da hat eine Zigarette noch nie geschadet. Ist sogar ein alter Kniff. Verstehst du? Hilft immer. Louillot, im Gefühl innerer Erleichterung, reckt den Kopf hoch und niest hingebungsvoll. Danach stemmt er die Knie fest auf die Erde und wagt es, durch das Gebüsch auf die Straße hinauszuspähen. Sein linker Arm hängt am Körper herab und in seinen gekrümmten Fingern qualmt heimtückisch der abscheuliche nasse Stummel. Bei diesem Anblick kann Larenc gerade noch einen Wutanfall unterdrücken. Als er aber sieht, wie sein Kamerad langsam die Hand hebt, den Kopf neigt und die Lippen spitzt, um in reiner Torheit einen Zug zu tun, reißt ihm die Geduld. Also weißt du, die Straße ist keine 20 Meter weg. Ob du dicke Backen machst oder den Rauch runterdrückst bis zum Arsch, raus muss er ja doch. Und Rauch, der aus einem Gebüsch kommt, sticht ins Auge. Ins Auge? Von wem? Von was möchte ich wissen? Weit und breit ist keiner zu sehen. Verflucht noch eins, Polypen natürlich und anderes Gesindel, das über einen herfällt, bevor man es merkt. Ich sage dir, auf so einer Straße hier muss man im Durchschnitt 2 Polypen und 1 Zollbeamten auf 3 Passanten rechnen. Das kann schon sein, aber bei dem Wetter tragen die Polypen keine Filzpantoffel. Und die Zollbeamten machen ihre Streife auch nicht auf Zehenspitzen. Da braucht man überhaupt nicht aufzupassen. Die hört man schon von Weitem. Und die Fahrräder? Oh. Die Fahrräder hörst du auch von Weitem, was? Um diese Zeit, alter Junge, da haben die Kerle ihren Futternapf im Kopf und schnüffeln nicht im Gebüsch. Warum dann nicht gleich ein Picknick oben auf der Böschung mit Lagerfeuer und Indianergeheul? Da siehst du mal, wie bescheiden ich bin mit meiner armseligen Kippe. Was mich nicht hindert, völlig klar zu sehen, was unsere Lage angeht. Na, gib dir keine Mühe. Von der Lage verstehst du sowieso nichts. Und ob. Ich finde sie prächtig, wenn ich dran denke, dass es noch schlimmer kommen kann. Wenn du nicht gerade verrückt spielst, warum soll es noch schlimmer kommen? Wir sind schon ganz schön weit. Besser können wir gar nicht dran sein. Dass ich nicht lache bei dem Start, den wir hatten. Seit wir aus dem Scheißlager raus sind, nichts wie Pech. Erst die Geschichte mit der Straßenbahn, wo ausgerechnet ein Stalag-Offizier drin saß. Gleich darauf der Alte, der uns über den Endsieg ausquetschen wollte. Dann der ganze Umweg wegen der Volkssturmübung. Schließlich noch dieser Mistregen. Na, da bist du aber gründlich im Irrtum, alter Junge. Der Regen. Mensch, der macht gar nichts. Es regnet für alle. Stell dir vor, sogar für den Zoll. Keiner kann sagen, der Regen ist gegen uns. Im Gegenteil. So ein schöner Regenvorhang, du, hier die ganze Grenze lang. Nichts wäre mir lieber. Im Ernst? Na, dann bist du ja wunschlos glücklich. Aber sag mal, die Grenze. Du weißt doch genau, wo die lang geht, ja? Ja, worauf du dich verlassen kannst. Die kenne ich in- und auswendig. Mhm. Da kann gar nichts passieren. Nach 1500 Metern geradeaus über die Kammspitze. Dann schräg runter bis zur Ziegelei und 500 Meter links an einem Wasserschloss vorbei. Ich habe das alles im Schädel. So gut, als ob ich schon mal da gewesen wäre. Ob das so gut ist, das muss ich erst zeigen. Also erlaube mal. Alles, was auf der Karte steht, muss auch im Gelände da sein. Ja oder nein? Also ich finde, wir sollten lieber erstmal bei der Ziegelei Halt machen und uns vor dem Dunkelwerden noch mal orientieren. Sonst noch Wünsche? Die Zollbeamten nach dem Weg fragen. Uns eine warme Suppe geben lassen. Du machst immer aus einer Mücke einen Elefanten, wenn ich was sage. Das geht mir langsam auf die Nerven. Ja, gehst mir auf die Nerven. Kau doch nicht immer noch mal durch, was längst abgemacht ist. Dieser Wortwechsel drückt keineswegs ein wirklich tiefgehendes Zerwürfnis aus. Höchstens ein wenig Verbitterung, an der die feuchte Umgebung schuld sein mochte. Denn trotz der zärtlichen Abenddämmerung sinkt mit der Temperatur auch die Moral der beiden. Aber Larenque wappnet sich mit logischer Überlegenheit. Das alles ändert nichts daran. Wir sind auf dem richtigen Weg. An dem Zollhaus da vorn können wir uns großartig orientieren. In einer halben Stunde bis dem Belgien. Ja, aber es soll mir schon recht sein, aber so eine halbe Stunde mit diesen nassen Klamotten in der Gegend rumzotteln, da zählt jede Minute doppelt und dreifach. Was heißt hier rumzotteln? Das Einzige, was mir noch zu schaffen macht, ist die Sache mit dem Telegrafenmast. Ich sehe da oben keinen Telegrafenmast. Ja, der müsste doch ein Telegrafenmast sein. Ein Telegrafenmast. Jetzt brauchst du plötzlich einen Telegrafenmast. Ja, im Prinzip ja. Mein lieber Prinzip. Prinzip nutzt dir hier nichts. Im Prinzip, da haben wir hier nichts zu suchen. Im Prinzip, da strecke ich meine Beine unter den Tisch um diese Zeit. Da kannst du mal sehen, was dein ganzes Prinzip wert ist. Naja, schön, aber man muss nicht alles, was Prinzip ist, in einen Topf werfen. Ich sage nur, dass wir hier eigentlich einen Telegrafenmast sehen müssten. Brauchen wir den wirklich? Ums Brauchen geht's nicht. Eine Grenze braucht man auch nicht unbedingt. Aber wenn die Grenze lang geht, wo sie lang gehen muss, und wo man mir erzählt hat, dass sie lang gehen muss, müsste da ein Telegrafenmast sein. Ah, ja. Der Telegrafenmast, das wäre eine Extrazulage. Das ist gut und schön, aber du musst zugeben, Telegrafenmaste findest du überall. Dagegen ein Zollhaus. Nichtsdestotrotz empfindet Loujot deutlich, wie sehr der fehlende Telegrafenmast seinen Freund verstimmt. Er nimmt sich daher noch einmal gründlich die Szenerie vor, starrt auf das Zollhaus, dessen Giebel im Abendrot leuchtet, durchforscht die Zufahrtswege und sucht Stück für Stück den dunstigen Horizont ab. Nichts zu machen. Kein Telegrafenmast da. Schon gut, schwamm drüber. Vielleicht haben sie ihn umgesetzt. Das wäre aber ein toller Zufall. Aber wir müssen nicht ein bisschen auf den Zufall verlassen, mein Lieber, dann kommen wir nie an. Beide Freunde sind wieder in ihre Beobachtungen vertieft. Loujot schiebt zaghaft die dornigen Zweige auseinander, die ihm die Sicht nehmen, und erhält einen schönen purpurroten Streifen mitten auf die Wange. Ganz beglückt über diese neue Auszeichnung lässt er Telegrafenmast sein. Sein dicker Schädel mit dem Flachrelief des Gesichts erstrahlt in wildem, fast dramatischem Glanz. Bläulich-rot rinnt etwas die ganze Backe herunter und verklebt abscheulich den 3 Tage alten Bart. Seine verregnete Mütze sondert eine üble Brühe ab und hat die kuriose Form einer zerfließenden Eisbombe angenommen. Das scheint Larenques Schadenfreude wachzurufen. Mein armer Loujot, schön siehst du nicht aus. Ich lege nicht den geringsten Wert drauf, dass mich einer sieht. Schon gar nicht in deiner Begleitung. Wie du aussiehst, das will ich dir lieber erst gar nicht sagen. Das ist auch nicht nötig. Wenn ich dich ansehe, bin ich im Bilde. Nichts wie getürmte Kriegsgefangene sind wir. Sieht man auf den ersten Blick. Keine Russen, keine Engländer, ne? Franzosen. Irrtum ausgeschlossen. 2 Toreros in Gala fallen weniger auf, das kannst du mir glauben. Da siehst du, hatte keinen Zweck, das ganze Theater um die Klamotten. Glaubst du, hast dich gut getarnt und dabei siehst du echt aus als echt. Naja, dieser Mistregen. Aber ich hab dir doch gesagt, der Regen, der ist nun mal für uns. Der hat uns extra so zugerichtet, damit wir vorsichtig sind. Eines ist jedenfalls sicher, am helllichten Tag können wir uns nicht mehr blicken lassen. Also wenn es dich beruhigt, dann Nicht einmal jetzt, wo es dunkel wird, da komme ich auf die Idee, mich blicken zu lassen. Friedrich, es wäre sträflich, die beiden Gestalten dem Licht der Öffentlichkeit auszusetzen. Ihre Verwahrlosung hat die Grenze des Erlaubten längst überschritten und verkörpert das schlechthin Obskure, das sich allenfalls nachts hervorwagen darf. Ihre aus Ersatzstoffdecken zusammengestückelten Kleider haben jede Fasson verloren. Wenn die beiden bei trockenem Wetter zumindest aus der Ferne noch den Eindruck von rechtschaffenen, bescheidenen Mitteleuropäern machten, so war diese Illusion nun dahin. Überdies hatte die kauernde Stellung alle Nähte zum Platzen gebracht. Larins Hinterteil ist kaum noch bedeckt, was ihn leicht nervös macht. Er packt einen Zweig und bohrt damit den Zigarettenstummel, den sein Kamerad endlich fallen gelassen hat, voll Grimm in die schmierige Erde. Und gerade in diesem Moment überstürzen sich die Ereignisse. Dicke Luft, was ist los? Zwei Radfahrer. Diese Warnung entweicht Loujot mit einer Rauchwolke und erschrocken hält er den restlichen Qualm mit verkniffenen Lippen zurück. Er verfolgt die weiteren Ereignisse durch zwei Schwarzdornzweige hindurch mit derartiger Spannung, dass sich sein Gesicht in die Länge zieht wie eine Hundeschnauze. Sehen aus wie Polypen. Und der letzte Rauch entschwindet mit diesen Worten. Nein, Polypen sind das keine. Die sind vom Zoll, da gibt's nichts. Woran erkennst du das? An ihren Mützen und ihrem blöden Gesicht. Der Zoll sieht in allen Ländern gleich aus. Die machen bestimmt Ablösungen, du wirst sehen. Die beiden anderen kommen bald runter. Und so aus dem Affentempo an uns vorbei. Umso besser. Zoll heißt jedenfalls Grenze. Wir sind auf dem richtigen Weg, das ist jetzt amtlich. Da hast du recht. Jetzt kann uns der Telegrafenmast gestohlen bleiben. Sag mir, wollen wir nicht vorher noch was verdrücken, bevor es Nacht wird? Loujot trägt seine sieben Sachen in einem alten Brotbeutel, Larinque in einem Margarinekarton. Loujot zieht einen aufgeweichten Kanten Schwarzbrot heraus und ein Stück Käse. Er nimmt sein Messer, sein gutes altes Pradell, das schon die Abwehrkämpfe in Frankreich mitgemacht hat, und beginnt, das klebrige Brot zu bearbeiten. Larinque zerbricht währenddessen eine Tafel Schokolade, holt aus seiner Tasche eine Handvoll aufgeweichter Kekse und stopft sie in den Mund. Um sich vor der Nacht schnell noch einmal zu orientieren, zieht er aus seiner Mütze Kompass und Lageplan heraus. Na du, ich denke, du weißt, wo wir sind. Es genügt nicht zu wissen, wo man ist. Man muss auch wissen, wie es weitergeht. Du hast doch gerade gesagt, an der Ziegelei vorbei nach Frankreich. Gereizt zuckt Larinque die Schulter und beugt sich über seinen Plan. Er ist mit Tintenstift gezeichnet und verkleckst wie eine Tuschmalerei mit Wolken und Lichteffekten. Hinterrücks hat hier die Kunst der Strategie ins Handwerk gefuscht. Und Larinque flucht vor sich hin. Ach, verdammter Mistblöder. Was ist denn jetzt schon wieder los? Der Plan ist vollkommen zerlaufen. Wenn er unter deiner Mütze zerlaufen ist, dann musst du ihn ja nun wirklich im Kopf haben. Keine Angst, das sitzt fest. Hier oben drin. Hauptsache, dein Kopf zieht nicht auch noch Wasser. Larinque beschließt, diese Anzüglichkeit zu ignorieren. Er streckt vielmehr seine Beine aus, um eine annähernd horizontale Fläche zu schaffen, auf der er das wichtige Dokument ausbreitet. Dann legt er den Kompass obendrauf. Sag mal, dein Kompass da, wie hält denn der den Regen aus? Die Nässe verträgt er auch nicht gut, aber wenn schon. Wir brauchen ihn ja nicht unbedingt. Wann braucht man denn den überhaupt unbedingt? Ja, das nur, wenn man sich verirrt und sich nicht mehr zu helfen weiß. Aber mit dem Plan, ja, kann uns das nicht passieren. Pass mal auf, hier im Westen, das Zollhaus. Ja. Sobald wir auf gleicher Höhe sind, runterrutschen bis zur Ziegelei. Ja. Dann eine knappe Viertelstunde nach Nordwesten und wir sind am Ziel. Ja, am Ziel oder am Arsch. Und du weißt, wo es nach Nordwesten geht? So ganz einfach. Du machst eine halbe Viertelwendung nach links und... Dicke Luft. Der Zoll kommt runter. Na, was habe ich dir gesagt? Ablösung. Alles klappt wie am Schnürchen, alles aus. Grenzübergang im Rolls-Royce. Larin, der Kopf dieser Expedition, genießt das Eintreffen seiner Vorhersage in vollen Zügen. Und Loujot gesteht sich ein, dass der Zoll mit seinem Treiben dieser Grenze eine recht aufregende Realität verleiht. Auf der Straße, die langsam in Schatten taucht, kommen die beiden Radfahrer im Freilauf herunter mit deftigem Lachen. In Höhe des Schwarzdorngebüschs treten sie wieder in die Pedale und alles könnte gemütlich vonstatten gehen. Da passiert plötzlich ein ernsthafter Zwischenfall. Du, dein Schlusslicht brennt nicht. Was, mein Schlusslicht? Ja, Ach, schon wieder? Dauernd ist was damit. Hast du nicht weiter schlimm? Vielleicht bloß ein Wackelkontakt. Ah, die Leitung? Ja, die Leitung, die sitzt aber fest. Hm. Ja, vielleicht ist bloß die Schraube locker. So tönen die Stimmen, die eigentlich weiter unten auf der Straße hätten veräppen müssen. Sie verstärken sich sogar zuweilen und lassen eine Kehrtwendung befürchten. Dreh mal das Rad, damit ich sehen kann. Ja, gleich, Moment. Na, was ist, geht's an? Na, ist immer noch nix. Na, prüf doch mal den Dynamo. Ja. Das ist alles in Ordnung. Es lässt sich nicht leugnen, die Zollbeamten sind abgestiegen. Plötzlich lauert überall Gefahr. Und die beiden Stimmen lassen die Natur in Furcht erstarren. Wetten, dass die Birne durchgebrannt ist? Da warte doch mal, lass uns noch mal versuchen. Loujot spitzt die Ohren, Larenque schärft seinen Blick. Der eine versucht, ihm die Gefahr zu hören, der andere sie zu sehen. Das ist Temperamentssache. Schließlich murmelt Larenque: Ist nichts. Sie bringen ihr Licht in Ordnung. Kümmern sich nicht euch um uns. Da, fertig, sie fahren wieder ab. Kannst du mal sehen. Hörst du? Die Elektrizität. So kompliziert wie sie ist, so wenig taucht sie. Ja, hast recht. Ja. Beim Petroleum wüsste man, woran man ist. Nach diesem Zwischenfall verspüren die beiden Flüchtlinge doppelt die grausame Kälte. Von den Kniekehlen bis hinauf zum Nacken packt sie unter ihren triefenden Lumpen ein Schüttelfrost, den die Abendsonne bisher mühsam gebändigt hatte. Und unversehens bricht die Nacht herein. Nun, was ist? Geht's los? Ohne Antwort kriecht Larenque auf allen Vieren aus seinem dornigen Nest, wobei ihm sein nasskalter Plunder auf den Rücken klatscht. Erschrocken zuckt er zusammen, richtet sich dann aber energisch auf, um festzustellen, dass der Regen wieder eingesetzt hat. Ein leichter, gleichmäßiger Regen, der recht ausdauernd zu werden verspricht. Loujot zieht an seinen Ärmeln, die bis zu den Ellbogen hochgerutscht waren, und behält die Manschetten in der Hand. Mistregen. Ja, ist ja gut, das hast du schon mal gesagt. Ja, unverbesserlich wie ein Zivilist. Ich sag dir immer wieder, der Regen gehört einfach zum Programm. Es kann gar nicht genug herunterkommen. Je aufgeweichter die Grenze ist, umso besser. Ja, das ist ja gut, das hast du schon mal gesagt. Los, nimm die Beine in die Hand. Wenn die Grenze erst so verlaufen ist wie dein Plan. Verdammte Scheiße. Bei einer etwas heftigen Bewegung ist sein rechtes Ärmelloch geplatzt. Vielmehr sachte ausgerissen. Wie verfaulendes Gewebe. Fehlt nicht mehr viel und ich bin nackt, wenn sie über die Grenze geht. Das kann nicht schlecht sein. Wer fragt schon einen nackten Reisenden nach seinem Pass? Weißt du, in so einem Moment muss ich immer denken, womit habe ich es eigentlich verdient, besiegter zu sein? Na, mach dir nichts draus. Im Moment, wo du zu Hause bist, bist du Sieger, wenn du ganz nackt ankommst. Hinter dieser Bemerkung argwöhnt Loujot mit Recht etwas völlig Unmilitärisches. Aber er ist nicht dazu aufgelegt, den Soldaten herauszukehren. Larenque, in Gedanken an die Nestwärme, schleppt seinen Kameraden quer über ein dichtes Stoppelfeld, das unter ihren Stiefeln knackt. In schönem Gleichschritt geht es dahin. Plötzlich, nach 5 Minuten, stößt Loujot einen kräftigen Fluch aus und bleibt stehen. Er scheint äußerst bestürzt zu sein und betastet seinen Oberschenkel. Verfluchter Scheißdreck, Mistverfluchter! Was ist los? Jetzt ist's passiert. Ich hab mein Messer im Gebüsch liegen lassen. Ach, mach nicht so ein Theater. Ich hab meins. Deins geht mich im Dreck an. Ich sage dir, ich habe mein Messer im Gebüsch liegen gelassen. Wart hier auf mich hin. 5 Minuten bin ich wieder da. Nein! Mein Junge, ich sage nein. Wenn man alles holen will, was man irgendwo vergessen hat, braucht man gar nicht erst abzuhauen. Na hör mal, ich kann doch mein Messer nicht einfach so liegen lassen. Dies vergisst man, das vergisst man. Aber wenn man alles vergisst, bleibt nichts mehr. Und da hast du recht, da braucht man nicht erst abzuhauen. Aber das Gebüsch steht noch da. Sieh doch hin, man kann es deutlich erkennen. Sei vernünftig, wir sind keine 2 Minuten weg davon. Hornochse, Verfluchter. Eben hast du selbst noch gesagt, jede Minute zählt doppelt und dreifach in diesem verdammten Dreck hier. Wir sind keine 2 Schritte von der Grenze weg. Und du willst zurück, um deinen alten miesen Dolch zu suchen, der keinen Schuh mehr wert ist? Der Tonfall ist überzeugend. Der echte Ton des Vorgesetzten, der alle Zwischenfälle im Voraus einkalkuliert, ihre mannigfachen Folgen abwägt und, wenn es sein muss, auch Verzicht fordert, um ein Unternehmen erfolgreich durchzuführen. Die Zigarette, na schön, habe ich nicht viel gegen gesagt. Aber jetzt auch noch das Messer? Hast wohl einen Vogel. Entscheide dich, ob du lieber dein Messer oder deine Familie wiedersehen willst. Na, vorwärts, ein bisschen Dalli. Lujo, von dieser brutalen Alternative beeindruckt, resigniert mit einer etwas müden Geste, brummt und tritt wieder in die Fußtapfen seines Vordermanns. Eine Handvoll Butterblumen habe ich's abgewischt. Ich sehe es noch vor mir. Aber ich habe Jan Vogel. Komisch. Mehr als 20 Entlausungen hat sie überstanden. Ausgerechnet heute. Das ist Pech. Wirklich Pech. Das nach mir ginge. Mir liegt ja auch dran, durchzukommen. Ist klar. Wenn ich erst mal loslege, dann lege ich los. Aber so zurückkommen, allein, ohne mein Messer, es ist kein richtiges Nachhausekommen. Verstehst du nicht, was? Sicherlich ist es Mangel an Verständnis, dass Laurent nicht antwortet. Den Oberkörper unter dem Regen gebeugt, die Schultern hochgezogen bis an die Ohren, stapft er seinen Weg. Ehrlich gesagt, naja, ich hing halt an dem Messer. Ganz neu war es ja nicht mehr, aber zuverlässig. Wir haben uns nie getrennt. Das war ein Messerchen. In Saint-Quentin hatte ich es gekauft. Ach, rühr mich nicht zu Tränen. Es gibt eben Fälle im Leben, da muss man Ballast abwerfen. Und wir sind mittendrin in so einem Fall. Schließlich hat es dich vom Stacheldraht auch nicht geschützt. Und wenn du es jetzt verloren hast, ist das ein gutes Zeichen. Ja, versteh das doch mal richtig. Oh nein, ich will gar nicht verstehen, weil es mir nicht passt. So ein Messer, immer wird es einem fehlen. Tapfer marschieren sie weiter. Eine gute halbe Stunde. Schweigend, während das Frösteln in eine trügerische Wärme übergeht, weil sie kräftig in Schwitzen geraten unter ihren nassen Lumpen. Zur Nacht gesellt sich noch der Nebel und Lujo erkennt kaum mehr den Schatten seines Kameraden 5 Meter vor sich, der immer noch mit gleichmäßigem Schritt entschlossen gegen den Schnürlregen ankämpft. Jeder Zoll ein Führer. Noch 5 Minuten und wir sind da. Da? Na, wo denn da? Oben natürlich, auf der Anhöhe. Aha. Ja, und unten liegt die Grenze vor uns. Mein Gott, noch mal, du nimmst einem allen Mut. Seit heute Morgen, erzähle ich dir, sind wir erst auf dem Gipfel, lassen wir uns rechts runterrutschen und fallen haarscharf auf die Ziegelei. Du, und dann... Bei diesem Nebel willst du eine Ziegelei erkennen. Brüll nicht so, du Idiot, du wächst einen Zoll auf. Ja, die Ziegelei. Man fällt direkt drauf. Mathematisch genau. Mathematisch? Wieso? Das verstehst du sofort. Wir sind eine knappe halbe Stunde parallel zum Gipfel marschiert. Macht ungefähr 2 Kilometer. Dann haben wir den Haken nach links geschlagen, um rechtwinklig den Hügel anzugreifen, wo er am steilsten ist. Und jetzt wird es erst richtig mathematisch. Wir klettern hoch auf den Gipfel, sagen wir 700 oder 800 Meter vom Zollhaus weg. Kannst du mir folgen? Ja, ich kann dir folgen, aber sehen kann ich nichts. Das brauchst du auch nicht. Wir wissen ja, wo wir sind. Und müssen einfach lotrecht auf die Ziegelei fallen. Ha, sie wartet schon auf uns im Wiesengrunde. Einige Zeit später, schwer zu sagen wie viel, verringert Laurent das Tempo und bleibt dann in einer Art und Weise stehen, die nicht gerade mathematische Gesetzmäßigkeit verrät. Bist du müde? Oder was ist? Ja, wir müssen oben sein. Da kann ich ja bloß staunen. Seit einer guten halben Stunde geht es bergauf. Es geht auch weiter bergauf. Wir haben uns bestimmt geirrt, mein Junge. Sei so gut und fang nicht an, aus Prinzip zu widersprechen. Nachts verwechselt man leicht Böschung und Ebene, besonders wenn es einem ins Gesicht regnet. Ich sage, wir sind auf dem Gipfel. Und ich sage, nein, es geht noch weiter bergauf. Wir haben uns bestimmt geirrt. Ah, schön. Fangen wir eben noch mal von vorne. Spiel jetzt nicht verrückt, bitte. Du bist dir wieder nicht klar über die Situation. So wie wir gegangen sind seit dem Abmarsch. Ja, da kann es nicht weiter bergauf gehen. Oder aber... Ja? Oder was? Oder wir sind runtergegangen, ohne es zu merken. Dieser Hypothese folgt ein Schweigen. Das deutlich empfinden lässt, wie Larrains Prestige und Autorität zusammenschrumpfen. Er tut, als spürt er nichts davon und weiß, trotz aller Zweifel, Selbstbeherrschung zu bewahren. Jawohl. Und jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben. Wenn mir einer sagen würde, hier auf diesem Fleck, dass die Grenze bereits hinter uns liegt. Du, da wäre ich gar nicht so überrascht. Ja, mir soll's recht sein. Aber so spät abends wirst du niemand auftreiben, der dir Bescheid sagt. Und wenn sie hinter uns liegt, die Grenze, dann brauchen wir uns hier nur umzudrehen. Ich doch, Idiot. Hinter uns heißt, der Fall ist erledigt. Wir haben's geschafft. Na, was willst du wetten? Gar nichts. Wir haben uns nicht bis hierher durchgeschlagen, um jetzt um die Grenze zu wetten. Du scheinst mich wirklich für einen Anfänger zu halten. Passiert mal eine Grenze einfach so per Zufall, was? Bei all dem Wirbel, den die um ihre Grenze machen, da kannst du mir nicht erzählen, dass Was denn? Sie ist doch nichts weiter als ein Fantasiestrich. Vergiss das nicht. Ja, das sag ich ja gerade. Du bist vom Plan abgewichen und in die Fantasie geraten. Jetzt stecken wir so dick in der Fantasie drin, dass man sie mit Messern schneiden kann. Ach, wenn ich an mein Junge, Messer du, denke. Du bist eine Nervensäge. Verstehst du denn nicht? Man braucht Fantasie, um so einen Plan zu lesen. Und ich hab den Plan im Kopf, das sag ich dir nochmal. Im Kopf hast du ihn gehabt, das kann schon sein, aber unter den Füßen hast du ihn verloren. Das ist... Ach, schön, streiten wir nicht mehr drüber. Und was ist mit dem Westwall? Willst du mir vielleicht erzählen, dass der auch nur Fantasie ist? Westwall, über den sind wir schon lange weg, keine Sorge. Ach, sowas. Ja, aber sicher, alter Junge, wenn man ihn von hinten nimmt, ist das eine Kleinigkeit. Merkt man gar nicht. Und vor allem kümmern die sich jetzt einen Dreck um ihren Westwall. Ja, die werden doch nicht so einen Apparat in Betrieb haben, bloß um zwei arme Teufel zu schnappen. Ah, ja, ist gut. Ist komisch. Du hast immer recht und trotzdem sitzt mir immer im Dreck. Larenc antwortet nicht. Er dreht den Kopf nach links und nach rechts, spürt allen Symptomen nach, auch den feinsten Anzeichen, die der Wind herüberträgt. Diese Anstrengungen wirken so eindrucksvoll, dass Loyaux darauf verzichtet, seiner Verbitterung Ausdruck zu geben. Er macht sogar besonders freundlich, wenn auch aufs Geratewohl, einen Vorschlag. Naja, ich will dich ja nicht beeinflussen, aber ich überlege, wenn wir da so schräg rübergingen. Schräg rübergehen? Wir sind dicht an der Grenze, wenn nicht mittendrauf, und du willst schräg rübergehen? Also los! Mir nach. Und Larenc stürzt vorwärts mit etwas zu forscher, aber erneut vertrauenerweckender Autorität. Loyaux folgt ihm ohne Widerrede, ganz damit beschäftigt, im Gehen die Eisschicht abzuschütteln, die sich bei diesem Aufenthalt auf seinem Rücken gebildet hat. Sie springen über einen Graben, durchschreiten ein weites Brachfeld, setzen über eine Hecke, schlüpfen durch Unterholz, steigen über Zäune und immer stürmt Larenc vorwärts wie ein Mann, der seinen Weg kennt und nicht gewillt ist, davon abzuweichen. Nach einer halben Stunde oder auch nach zwei Stunden, was in einer solchen Nacht schwer zu sagen ist, werden sie plötzlich abwärts gerissen, in einer langen Rutschpartie, die sie auf dem Hinterteil beginnen und auf dem Bauch beenden. Ineinander verknotet, landen sie am Fuß einer Böschung in einer grasbewachsenen Mulde von Lehmbrei und Eis. Jetzt haben wir es geschafft, mein Junge. Die Böschung sind wir runter. Larenc erhebt sich wortlos und macht ein paar klägliche Schritte, bevor er auf festen Boden tritt, wo aus seinen Stiefeln deprimierend mit Plätschern und Prusten das Wasser quillt. Runter oder nicht runter, ist Nebensache. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt. An eine Weide gelehnt, um seine Schuhe auszuleeren, spricht er ruhig und kaltblütig, aber sein Tonfall schließt die Möglichkeit eines Irrtums nicht aus. Er lässt sogar die unlautere Absicht ahnen, einen eventuellen Irrtum nicht allein auf sich zu nehmen. Doch Loyaux überhört diese Absicht geflissentlich. Ja, es wäre doch wichtig zu wissen, ob wir nur auf Paris zu marschieren oder auf Berlin. Ich sag das nur, falls du entschlossen sein solltest, Paris auf den Umweg über Berlin zu erreichen. Also nun hör mal gut zu. Ja. Habe ich dich aus dem Stacheldraht rausgebracht? Ja oder nein? Ja. Aber wenn du uns aus dem Dreck gezogen hast, um uns in die Scheiße zu führen, offen gestanden, das lohnt die Ortsveränderung nicht. Offen gestanden und Scherz beiseite? Ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr weit. Hm. Nicht mehr weit von wo? Von der Ziegelei. Ohne dir zu nahe treten zu wollen. Woran siehst du das? Am Boden. Wir sind mitten im Lehm. Lehm heißt Tonerde und Tonerde heißt Ziegel. Donnerwetter, gar nicht so dumm. Ja, alter Junge, hier ist der Boden wie ein Traum für eine Ziegelei. Naja, man kann wenigstens von ihr träumen, da hast du recht. Die Nacht bleibt finster und von neuem fällt ein durchdringender Nieselregen, der sich nach und nach zu Nebel verdichtet. Lujo versucht umsonst, in dieser Schwärze irgendwelche Formen auszumachen, irgendeine mehr oder weniger schwarze Kontur, an der die Grundzüge einer schwarzen Landschaft zu erkennen wären. Aber er kann nur eben die Umrisse der nahen Weide erraten, gegen die sein Kamerad sich lehnt. Na schön. Wollen wir beschließen, dass sie da ist, eine Ziegelei? Oder übergehen wir sie lieber wieder in Telegrafenmast? Sei kein Clown. Ist jetzt nicht angebracht. So, so, so. Und was ist jetzt angebracht? Dass wir uns zurechtfinden, verdammt. Was, sowas. Dann leg mal los. Das ist dein Geschäft. Wenn bloß Sterne da wären, dann wäre das eine Kleinigkeit. Mhm. Ja, ich will dich nicht ärgern, aber eben warst du doch froh, dass wir Regen haben. Und stockfinstere Nacht. Kannst du dich nicht am Regen orientieren? Ja, schon, aber... Ja, dazu müsste man ein bisschen Wind haben und wissen, wo er herkommt. Wo der Wind herkommt, alter Junge. Darüber habe ich mir schon als Hosenmatz den Kopf zerbrochen. Und sogar bei helllichten Tag. Also hör mal zu. Wenn es schon so weit mit uns ist, dass wir uns fragen, wo der Wind herkommt und wo er hingeht, dann schlage ich vor, wir warten hier bis zum Morgengrauen. Zum Ausbrechen ist die Nacht das einzig Wahre. Ist nichts gegen zu sagen. Aber es kommt der Moment, wo man klar sehen muss. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich halte überhaupt nichts davon, am helllichten Tag zur Ziegelei runterzugehen. Bei so einem Wetter gibt's morgen keinen helllichten Tag. Also braucht uns das keine Bauchschmerzen zu machen. Und apropos Bauchschmerzen. Soll ich erst was essen? Hast du nichts im Bauch, kannst du dich auch nicht zurechtfinden. Stimmt's? Larenque lässt sich erstaunlich leicht überzeugen und hockt sich am Fuß der Weide hin. Lujo setzt sich kurzerhand auf ein Polster aus eiskaltem Schlamm, das sich um sein Hinterteil schmiegt. Ein Frösteln dringt bis in die tiefsten Regionen seines Wesens und eine minder starke Natur hätte unverzüglich alle Hoffnung aufgegeben. Lujo jedoch folgert daraus nur, dass sein Hintern noch nicht auf heimischem Boden sitzt. Auch Larenque kommt durch seine unbequeme Sitzweise zu ähnlichen Überlegungen. Ich lache mich tot, wenn ich daran denke, dass wir uns vielleicht mitten auf die Grenze gesetzt haben. Du willst sagen, dass wir mit jeder Backe auf einer Seite sitzen? Genau. Man müsste nur wissen, welches die richtige ist. Ja, schön und gut. Man müsste nur wissen, ob du die Grenze ernst nimmst oder nicht. Ich halte sie für eine ernstzunehmende punktierte Linie. Das ist alles. Und eine punktierte Linie muss ja wohl irgendwo lang gehen. Schön und gut. Aber ich fühle absolut nichts. Wenn sie uns mitten durch den Hintern geht, wie du sagst, dann müsste das doch kribbeln, was? Mit diesen Worten zieht Lujo ein Stück schwammiges Brot aus seinem Brotbeutel und die Erinnerung an sein Messer wird wieder grausam wach. Ob weiches oder hartes Brot, man isst nicht ohne Messer. Und die Tatsache, einfach so in seinen klebrigen Kanten beißen zu müssen, verdirbt ihm alle Freude am Essen und an der moralischen Befriedigung, die er sich davon versprach. Mehr und mehr wird ihm bestätigt, dass nichts mehr so richtig funktioniert, seit sein Messer verschwunden ist. Wenn ich ein Mann gewesen wäre, bei Gott, ich wäre umgekehrt. Und Larenque brauchte sich einen Dreck, um meine Visage zu kümmern. Verdammter Pariser. Sowas frisst er im Restaurant. Hat keine Ahnung, was das heißt. Ein Messer in der Tasche. Beinahe hätte er schon wieder seinem Kummer und Groll Luft gemacht. Aber er beherrscht sich rechtzeitig, weil er es nicht anständig findet, seinen Kameraden mit dieser schmerzlichen Geschichte gerade in dem Moment zu behelligen, wo dieser alle Ängste der Orientierung durchmacht. Da muss man einfach Nachsicht üben. Kurz, was du suchst und was wir nötig hätten, ist der Norden. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, mit der Norden, der Osten oder der Süden, ist mir doch scheißegal. Aber wer wird denn gleich wütend werden? Wenn du in Rage gerätst, dann wirst du beim Orientieren einen schönen Mist machen. Mit schlechter Laune, da haut das nicht hin. Lass dir das gesagt sein. Morgen früh finden wir ihn spielend. Übrigens mal unter uns. Wie findest du eigentlich den Norden? Ja, zum Beispiel morgen früh. Ja. Und durch den Stand der Sonne natürlich. Danke, das weiß ich auch. Aber wenn die Sonne nicht scheint, was dann? Naja, nachts hat man es auf jeden Fall leichter, wenn sternenklar ist. Sag mal, willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Aber was denn? Nein, ganz und gar nicht. Die Sonne zeigt nämlich den Norden auch nicht an. Jedenfalls nicht direkt. Und dagegen der Polarstern, der steht genau im Norden. Und wenn man den Polarstern hat, dann hat man... Polarstern. Ist überhaupt kein Stern da. Ja. Aber da fällt mir was ein. Deutschland liegt doch im Osten. Und wenn wir immer noch in Deutschland sind, da stehen wir im Osten oder mindestens dicht dran. Könnte dir das nicht vielleicht zum Norden verhelfen? Ja, das wäre ein Kinderspiel. Und der Osten rechts, der Westen links, der Süden hinten und der Norden vor uns. Ja, siehst du, das haben wir es. Genau vor uns, ist ja nicht schwer. Was denn genau vor uns? Und den Norden verflucht, das hast du doch eben selbst gesagt. Wenn der Norden vor uns liegt, dann sitzen wir genau vor ihm. Ist doch klar. Vor uns, natürlich ist er vor uns, wenn wir richtig sitzen. Na hör mal, willst du jetzt behaupten, dass wir nicht richtig sitzen? Ja, das habe ich nicht gesagt. Na gut, dann ist ja Hopfen und Malz noch nicht verloren. Am besten bleiben wir genau hier sitzen, wo wir sind. Wir könnten ja zufällig richtig sitzen. Und warten ab, bis es Tag wird. Es regnet nicht mehr. Vielleicht klärt sich sogar auf. Ein Lichtblick sozusagen. Sieh doch mal, das müssen wir ausnutzen. Und da, das sind Sterne. Gib zu, dass du Schwein hast. Mach schnell, das bleibt doch nicht ewig so. Die Gelegenheit ist günstig. Ich störe dich nicht mehr. Bring das in Ordnung. Und immer noch schweigt Loujot, um die Berechnungen seines Kameraden nicht zu durchkreuzen. Nach ein paar Minuten hört er ihn von seiner Schokolade abbeißen, was nicht unbedingt auf die Beobachtung von Sternen schließen lässt. Na? Es wird langsam frisch. Doch darum geht's nicht. Ich möchte wissen, wie weit du mit den Sternen bist. Ach, was glaubst du wohl, was ich mit zwei Sternen anfangen kann? Also, kennst du dich aus mit den Sternen, ja oder nein? Mit den Hauptsternen, ja. An den Hauptsternen kann ich mich orientieren. Und ausgerechnet die zwei da, das sind keine Hauptsterne. Das ist ein schöner Mist, wirklich. Vielleicht sind's ja Hauptsterne. Aber um sicher zu gehen, da müssen eben noch andere da sein. Und wie viele wenigstens? Ja, wenigstens der große Bär. Aber komplett. Wunderbar. Der große Bär komplett. Da komme ich aber nicht mehr mit. Tu mir einen Gefallen als Maul, ja? Ich will dir mal was sagen. Selbst wenn alle Sterne da wären, samt Polarstern und Mond, meinst du, ich würde mir den Kopf verkeilen und den Norden suchen, wenn ich ihn schon hier in der Tasche habe? Jetzt ist der Moment gekommen, den Kompass zu ziehen. Jetzt wirst du was erleben. Ist ja klar, es war ja zu erwarten. Ich denke schon eine Weile dran, weißt du, aber ich wollte dir nicht dazwischen funken. Also bitte, hol ihn raus, alter Junge. Die Wissenschaft hat das Wort. Na, Vorsicht. Das darf nicht schiefgehen, das Manöver. Komm hier, in der hohlen Weide, da haben wir am besten Deckung. Mhm. Und wenn ich sage jetzt, steckst du ein Streichholz an und ich sehe auf die Nadel, kapiert. Ja, aber reicht denn ein Streichholz aus? Es dauert doch keine zwei Stunden, bis ich den Norden habe. Ja, das sage ich auch nicht, aber alles braucht seine Zeit. Und wenn die nass sind, die Streichhölzer? Jedenfalls musst du deine rausholen, meine sind alle. Wenn du weniger rauchen würdest, hättest du noch welche. Ach nee, sonst noch was. Wenn ich einen Buckel hätte, wäre ich wahrscheinlich kein Soldat geworden mit allem drum und dran. Na los, hol die Streichhölzer raus. Aber mach schon. Larenz sucht nach dem Karton, den er vorhin abgestellt hat. Er tastet über den klebrigen Stoppelboden und stößt auf ein wabbeliges Etwas, das er lieber nicht hochnehmen möchte. Vorsichtig wühlt er in dem Pudding, erkennt beim Berühren Unterwäsche, aufgelösten Zucker, Rasierseife, Zwieback und Käse, bevor er die um die Streichholzschachtel gerollten Strümpfe herausfischt. Und, oh Wunder, die Schachtel ist noch knacktrocken. Er braucht nur noch die Mütze zu lüften, um den Kompass hervorzuholen. Unser Plan? Da brauchst du deinen Plan nicht. Ah, was? Der Plan hat nur Zweck bei einer Landschaft. Und hier gibt so wenig Landschaft wie am Arsch der Welt. Ah, hast du recht. Der Telegrafenmast, die Ziegelei, die Sterne, der Plan, alles für die Katz. Nur keine Zeit an Nebensächlichkeiten verschwenden. Wir haben den Kompass, alter Junge. Er kann uns nichts erschüttern. Stimmt's? Viel zu lange haben wir uns nicht rangetraut. Aber jetzt werden wir über diese Kriegsmaschine verfügen. Mein Gott, wie die Offiziere. Also los, Streichhölzer her. Loujot sucht erst unter dem Arm, dann zwischen den Schenkeln eine halbwegs trockene Stelle, um sich die Hände abzuwischen. Laurent legt seinem Kameraden einen Arm um den Hals und beide zwängen sich in die hohle Weide. Warte, ich komm nach. Wie Kobolde, die Nester ausnehmen. Nimm mal meinen Namen, ja. So, geht's, ja? Gut. Achtung. Ich zähle bis drei und dann reiß ich an. Und lass dich nicht überrumpeln. Und mach bloß nicht die Augen zu, um Gottes Willen. Loyo nimmt die Angelegenheit verteufelt ernst und ist sogar etwas aufgeregt vom Modergeruch und dem hohlen Echo, das unversehens Zauberspiele und Feenreigen anzukündigen scheint. Achtung, ja. Bei drei hast du Licht. Du visierst den Norden an und sprengst ihm auf den Pelz. Eins, zwei, drei. Der Phosphor leuchtet auf und erlischt sogleich wieder. Ja. War nicht lang genug, was? Ja, es liegt nicht an mir, es liegt an der Nadel. Die braucht Zeit, um sich einzustellen. Zeit, sich einzustellen? Wieso denn? Hat sie doch lange genug gehabt. Jetzt schwankt sie noch. Mach keine Sache. Schwanken trifft nicht ganz zu, du Hammel. Sie muss eben hin und her pendeln, bis sie ganz genau anzeigt, wo eben die... Wenn es darum geht, hin und her pendeln, das können wir selber. Haben uns wieder mal umsonst gequält. Ach, Quatsch nicht. Wir machen es eben nochmal. Du nimmst alle Streichhölzer, die noch da sind, machst ein Bündel und zündelst mir eine Fackel an. Los, wir müssen es schaffen. Wir haben keine Zeit mehr, mit dem Licht zu knausern. Flammen will ich jetzt sehen. Laurent spricht wie der Gebieter über das Feuer. Und seine Stimme hallt in dem Baumstamm mit diabolischer Gewalt. Aber halt mir das nicht mitten ins Gesicht, sonst sehe ich nichts. Ja, genau so. Kann's losgehen? Ich bin soweit. Eins, zwei, drei. Das Experiment gelingt vollkommen. Ein Feuerball explodiert. Und während er mit einer gewaltigen Rauchsäule erlischt, ruft Loyot: Hast du ihn gesehen? Ja. Es hat geklappt, ich hab ihn. Stoß mich nicht an. Von dem giftigen Qualm halb erstickt, zieht sich Laurent aus der Öffnung und bleibt mit ausgestrecktem Arm in Richtung Norden unbeweglich stehen. Ich hab ihn, aber der Kompass ist runtergefallen. Das macht ja nichts. Jetzt, wo er gesprochen hat, erkennt es uns ja. Wo ist sein? Lass mal sehen die Richtung, damit ich es auch weiß. Da ist der Norden. Gerade vor uns. Das haben wir doch gleich gesagt, was? Los, aufmarsch, mein Junge. Moment mal. Ich bin ganz blind. Ich hab ihn direkt in die Augen gekriegt. Wen? Norden? Quatsch, den Blitz von den Streichhölzern. Ich sehe nur noch Feuer, sozusagen. Ich möchte lieber nicht gleich losgehen. Es könnte alles verpatzen. Ich auch nicht, alter Junge. Wie ist das, wenn mir die Schachtel Streichhölzer direkt ins Gesicht geknallt wäre? Meine Augen sprühen nur so. Ja, nur eine Minute. Ich muss warten, bis die Nacht wieder normal ist. Da steht nun Laurent, unbeweglich, den Arm schön rechtwinklig ausgestreckt und hat eine Heidenangst, sich auch nur im Geringsten zu rühren und die Harmonie zu gefährden, die so glücklich wiedergewonnen und doch so vergänglich ist. So, jetzt fange ich wieder an, die Dunkelheit zu erkennen. Möchtest du nicht vielleicht den Kompass suchen? Loyot denkt sofort, soll das Ding doch verrotten, wo es ist. Und er denkt auch an sein Messer, das er hatte zurücklassen müssen, an einem genauso abscheulichen Ort. Aber etwas beunruhigt doch sein Gewissen. Der Nimbus des wissenschaftlichen Instruments. Der Gedanke, dass dieses kleine, lebendige Etwas hier in Dreck und Moder sein Leben aushauchen soll, bedrückt ihn erheblich. Gut. Das war ich, aber viel verspreche ich mir nicht davon. Er ist doch nicht weg. Er liegt in der hohlen Weide. Ohne sich besonders tief zu bücken, schiebt Loyot seinen Arm in die Höhlung, kann sich aber absolut nicht entschließen, diese Hexengrube voll kabbalistischen Gerümpels zu durchsuchen. Schon beim bloßen Berühren des feuchten, weichen Bodensatzes verkrampfen sich seine Finger. No, was ist? Sie ist nicht zu finden. Ach, zu ärgerlich. Man kann doch einen Kompass nicht einfach so liegen lassen. Na sicher nicht. Ist ja auch kein Messer. Aber so ein Messer wie mein altes Pradell, das kann ja ruhig verrecken. Es tut mir leid. Der Kompass ist nicht zu finden. Dein Messer konnte ja wohl nicht den Norden anzeigen, nicht wahr? Na, das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Jedenfalls braucht man so ein Messer bald hier und bald da. Dagegen den Norden, den braucht man nicht alle Tage. Zum Glück. Ich kann es ja nicht leugnen, was? Such noch mal, ja? Na, wühl mal ein bisschen, wo ich stand. Wühl mal. Da links. Oh mein Gott, nur stein dich an. Ja, wenn du wüsstest, was hier alles für ein Zeug drin ist. Vielleicht ist er durch einen Riss bis zu den Wurzeln gerutscht und kommt das mit den Säften wieder hoch. Aber dann lass dir gesagt sein, dann zeigt er weder den Norden noch den Teufel oder seine Großmutter an. Ja, das macht nichts. Einmal hat er uns wenigstens genützt. Das war wirklich Schwein. Ja. Mein Messer hat mir 100.000 Mal genützt. Nennt ihr das auch bloß Schwein? Nein, alter Junge. Der ganze Schlamassel hat beim Dornbusch angefangen. Schwarzdornbüschen und Weiden soll man aus dem Weg gehen. Merkt ihr das mal? So, also dann, Kompass, leb wohl. Nicht wie Ballast. Ballast muss man abstoßen. Sag mal, hast du wenigstens noch deinen Norden? Ja, das ist gut. Wird dir nicht auch zu schwer? Halt's Maul! Achtung! Hörst du? Was denn? Ich höre nichts. Halt die Loch! Ich dachte, ich höre was. Von da. Du, vergiss nicht, wir stecken mitten im Patrouillengebiet. Also los, komm, abhauen. Na, bist du soweit? Was kramst du denn dann noch? Ich drehe mir eine Zigarette. Das ist doch bloß nass, das Papier. Und bist du denn vollkommen wahnsinnig, gerade im kritischsten Augenblick? Rundherum nichts wie Bullen, Zoll und Patrouillen? Und du willst rauchen? Völlig nicht die Fassung, mein guter Lauerk. So, zugeklebt und fertig. Hoffentlich klebt's recht schön. Ich lach mich gleich tot. Das gefällt mir schon besser. Na los. Worauf wartest du? Lach dich tot. Ich warte, bis du ein Streichholz suchst. Himmel, Arsch und Wolkenbruch, verdammter Mist. Nachdem Lujo seinem Unwillen Luft gemacht hat, steckt er die Zigarette in die Tasche, wirft seinen Brotbeutel über die Schulter und stülpt wütend die Mütze auf. Der Mützenschirm bleibt ihm in der Hand. So ein Hundeleben. Ja, trotzdem. Wenn ich bloß dran denke. Wärst du wirklich so gemein gewesen, eine Zigarette zu rauchen, während ich hilflos mit dem Arm nach Norden zeige? Hör mal, wo du da gerade stehst, deiner hebt meinen Karton auf. Ich riskiere es nicht, mich zu rühren. Da liegt er. Nein, noch weiter. Na ja, pass auf. Pass auf, dass es dir nicht in der Hand zerplatzt. Hier, ja. Hä? Es wird nicht Pfütze gefallen. Du brauchst ja bloß zu bücken und mach schon. Du brauchst dich ja bloß. Bestimmt, man braucht sich bloß, weiß schon. Aber wenn wir jedes Mal anhalten wollten, wenn man sich bloß braucht, brauchten wir erst gar nicht loszuziehen. Also jetzt ab durch die Mitte und direkt nach Norden rein ins Vergnügen. Ja, es tut mir leid, aber du irrst dich wieder mal. Nordwesten müssen wir nämlich haben. So, und jetzt halt die Klappe und lass mich machen. Und Laurent dreht sich stocksteif ein paar Grad auf den Absätzen herum, seinen Arm immer noch horizontal, die Hand ausgestreckt und die Finger geschlossen. So, jetzt klappt's. Richtung Nordwest. Hier geht's lang. Fertig? Los. Der gerade Weg nach Nordwesten beginnt unerbittlich mit einer Reihe übler Schlammlöcher und glitschiger Böschungen. Doch dann wird er gangbarer, bekommt anständigen, festen Boden, der, falls man den Füßen trauen darf, mit kurzgemähter Luzerne bedeckt ist. Laurent bleibt stehen, um seinen Schuh auszuziehen, der ihn seit dem Abmarsch drückt, und holt einen Stein heraus. Lujo benutzt die Gelegenheit, um einem natürlichen Bedürfnis nachzugeben. Als sie ihren Weg fortsetzen wollen, in den wieder kräftig einsetzenden Regen hinein, müssen sie feststellen, dass ihnen der Nordwesten im Verlauf der unterschiedlichen Verrichtungen verloren gegangen ist. Er kann ja nicht weit sein, aber bloß nicht den Kopf verlieren. Zum Schuh ausziehen habe ich mich sozusagen nicht vom Fleck gerührt. Nur bin ich ein bisschen gehüpft, als ich ihn wieder anzog. Klarer Fall. Und du wirst ja auch wissen, nach welcher Seite du gehüpft bist. Wenn man hüpft, dann weiß man doch, ob man nach links oder nach rechts hüpft. Ich zum Beispiel weiß genau, nach welcher Seite ich gepinkelt habe. Das ist nicht dasselbe. Dabei hüpft man ja auch nicht. Nein, aber ich irre mich nicht, wenn ich sage, dass ich 3 Schritte nach rechts gegangen bin. Nur vielleicht auch 4. Wenn du, statt Mätzchen zu machen, ruhig stehen geblieben wärst auf deinem Platz, dann hätten wir die Richtung noch. Na, vielleicht. Aber ich bin es nun mal nicht gewöhnt, in Reihenglied zu pinkeln. Wie ich fertig war, bin ich wieder zu dir gekommen und du hast dich auf meine Schulter gestützt, um deinen Schuh wieder anzuziehen, was du mit all deiner Hüpferei nicht fertig gebracht hast. Gut. Ja, am besten, wir machen alles nochmal von dem Moment an, wo wir stehen geblieben sind. Das ist ganz einfach. Ich stand so, hinter dir. Nicht viel weiter weg, klar. Sonst hätte ich dich auch nicht mehr gesehen. Also du bleibst stehen, ich bleibe stehen. Ich trete rechts raus. Machen wir 3 Schritte. 1, 2, 3. 3 Schritte, das ist mein Maß in so einem Fall. Wie ich fertig bin? Ja, streng dich nicht an. Du redest drumherum, weil wir nicht mehr wissen, wo wir waren, als wir stehen geblieben sind. Mach den Fehler nicht noch schlimmer mit deinem Blödsinn. Entschuldige mal. Blödsinn ist, dass man die Richtung verliert, bloß weil man hüpft wie ein Rindvieh. Ja, in Ordnung. Du kannst mir ja beibringen, wie man mit Verstand hüpft. Inzwischen ist das Einzige, was uns übrig bleibt, zur Weide zurückzugehen und neu zu peilen. Es geht leicht. Die Richtung lag genau vor dem Spalt. Naja, ein bisschen links. Glücklicherweise habe ich das noch gesehen, bevor wir losgingen. Na schön. Geh hin. Was? Du schlägst vor, zur Weide zurückzugehen. Und ich antworte dir. Geh hin. Ich warte hier. Ah, wenn du so denkst, gehe ich auch gern allein zurück. Mir ist das egal. Aber ob ich dich dann wiederfinde? Ich sage dir nochmal, geh hin, weil du so willst. Ich warte auf dich. Einer muss ja schließlich hier bleiben, um das bisschen Norden festzuhalten, was noch übrig ist. Mach dich bloß nicht mausig. Der Norden. Wir haben ihn bei der Weide gefunden. Wenn wir ihn verloren haben, müssen wir eben dorthin zurück. Ich kann zwar hingehen, aber ob ich auf dem Rückweg wieder genau hier langkomme, du, das kann ich dir nicht garantieren. Und wenn ich dich verfehle, gehe ich weiter. Glaub nicht, dass ich mir im Traum einfallen lasse, nach dir zu brüllen, um Zoll und Hund auf uns zu hetzen. Ist mir wurscht. Die ganze Geschichte mit Nord und Süd und was sonst noch taugt zu nichts, als dass wir reinfliegen. Ich geb's auf und warte hier, bis es Tag wird. Schön. In Ordnung. Ich zwinge dich nicht. Du willst mit der Nase im Dreck bleiben. Ich lass dich drin. Und Laurent startet mit allen Anzeichen wilder Entschlossenheit. Als Loujot den unheilverkündenden gleichmäßigen Schritt hört, der sich mit Pump- und Sauggeräuschen entfernt, glaubt er an den Ernst der Absicht, setzt sich in Trab und holt seinen Kameraden wieder ein. Tief versunken in die Bitterkeit seiner Kapitulation denkt er nicht daran, mit Laurent darüber zu streiten, ob die eingeschlagene Richtung zur Weide führt. Außerdem ist ihm jede Orientierung völlig gleichgültig. Ohne einen Windhauch liegt die nasse Nacht über ihnen, in grandioser Teilnahmslosigkeit. Der Regen nimmt ständig zu, fällt senkrecht und bleiern schwer. Erbarmungslos wie zu Urzeiten, als es noch keine Menschen gab. Sie schlagen sich blindlings durch die Gegend und nach 20 Minuten der Suche, die Laurent mit gedämpften Ausrufen kommentiert, hält es Loujot nicht mehr aus. Ich will dich ja nicht ärgern, weil ich weiß wohl, dass man nicht alles vorhersehen kann. Man kann wohl sagen, jeder gibt im Moment sein Bestes. Ich mag gar nicht gern zurückkommen auf das, wo ich im Recht war, weil mir das auch passieren kann, dass ich Unrecht habe. Geht doch nicht so schnell. Die Nerven bei dem Mistwetter verratzt, wie man ist in diesem verfluchten Faschingskostüm. Aber hör mal, leugnen kannst du es nicht. Es wäre wirklich leichter gewesen, umzudrehen und mein Messer aus dem Busch zu holen. Laurent antwortet nicht gleich, aber er gibt seine Stimmung durch eine beschleunigte Gangart kund und erklärt schließlich ohne eine Spur von Ärger über seine Schulter. Ja, ja, hast du recht, das wäre leichter gewesen. Ah, siehst du wohl, das gefällt mir, wenn du sowas sagst. Schwamm drüber. Ja, hast du recht. Von Norden kann man sich keine Scheibe abschneiden. Nach einer halben Stunde glauben sie, den schmierigen, nur spärlich bewachsenen Boden wiederzuerkennen. Aber bald finden sie sich in einem schwammigen Kartoffelfeld wieder, so grenzenlos und düster, dass sie unbewusst in die stumpfsinnige Gangart von Tundra-Forschern verfallen. Dann kommt ein parzelliertes Gelände. Frisch gepflügte Erde, ein Waldsaum, eine Wiese und zu guter Letzt ein Stoppelfeld, das kein Ende nimmt. Diese lange Strecke legen sie rutschend und stolpernd zurück in jenem halbtrunkenen Zustand, der nur noch die Parole kennt, weitermarschieren, bis man völlig zerrüttet und wütend vor Ohnmacht von der Patrouille aufgegriffen wird. Selbst die Rückkehr hinter Stacheldraht will in diesen Augenblicken noch als eine annehmbare Lösung erscheinen. Als plötzlich Laurents Stiefel auf harten Boden schlagen. Die Straße. Loujot nimmt ebenfalls Fühlung mit der Chaussee, die herrlich glatt und vor allem fest ist. von jener wunderbaren Festigkeit, die man von einer Rettungsbrücke erwarten darf. Vom Geräusch ihrer Stiefel beeindruckt, tasten sie die Straße zunächst nur vorsichtig und bescheiden ab. Sie wagen nicht gleich, ihr Glück voll auszukosten, machen zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts, wie Schiffbrüchige, die nicht daran glauben können, dass sie wieder festen Boden unter den Füßen haben. So findet also ihre Irrfahrt ein Ende. Sie stehen wieder auf etwas Festgefügtem, auf etwas Vernünftigen, von dem man genau weiß, woher es kommt und wohin es geht. Larrain deutet auf die Straße wie auf einen persönlichen Erfolg. Nun, mein Kerlchen, was sagst du dazu? Ich sage mir zuerst mal eins. Alle Wege führen nach Frankreich. Man muss sie nur richtig benutzen können. Instinktiv dämpfen sie ihre Stimme und setzen die Sohlen leise auf, als horchten die Polypen das eine Ende der Straße ab und die Zollbeamten das andere. Na, na, nicht gleich so stürmisch. Vielleicht führt sie nicht direkt nach Paris, aber alle Straßen gehen irgendwo lang. Und wenn man sich an eine davon hält, kommt man auch mit Sicherheit irgendwo an. Gemessen an der Zeit, die wir marschiert sind, ist die Chance groß, dass es eine belgische Straße ist. Jedenfalls können wir damit rechnen, dass sie an dem einen oder anderen Ende belgisch ist. Ja. Und an welchem Ende wäre sie eher belgisch, nach deiner Meinung? Hier oder da? Na, im Westen natürlich. Irrtum ausgeschlossen. Da sein Kamerad nicht die geringste Geste macht, diese Behauptung zu verdeutlichen, fragt Loujot nicht weiter. Aus Furcht, den berauschenden Augenblick durch präzisere Standortbestimmung wieder zu verderben. Wo gehst du hin? Ich geh mal eben rüber und komm zurück. Larrain hat sich auf Zehenspitzen an den Straßenrand begeben und überquert die Chaussee, wobei er seine Schritte zählt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, offenbar keine Hauptstraße. Eher so etwas wie ein Gemeindeweg. Mhm. Ja, und du glaubst, ein Gemeindeweg ist nichts für uns? Larrain, der sein Ansehen als Chef wieder fest begründet sieht, geruht nicht, sich über die Bedeutung seiner Beobachtung auszulassen. Er scheint ein Problem in Angriff zu nehmen, das seiner würdig ist, und die Lösung emsig voranzutreiben, dem Regen zum Trotz, der heftig auf sie herabprasselt. Doch das Geräusch klingt jetzt vertraut, viel weniger deprimierend als das endlose Geplätscher über dem durchnässten Land. Wollen doch erst mal sehen, ob es in der Nähe einen Wegweiser gibt oder vielleicht einen Grenzstein, alter Freund. Na los, ran. Ja, Moment mal, ich lege Wert darauf, mir den Rücken freizuhalten. Und Larrain wirft sich der Länge nach hin, presst das eine Ohr auf die nasse Chaussee und hält das andere mit der Hand zu, um mit aller Konzentration das heimliche Murmeln der Straße zu erforschen und vielleicht den Gleichschritt einer Patrouille zu vernehmen. Seine Haltung zeugt von einer gründlichen Erfahrung mit abenteuerlichen Unternehmungen und beeindruckt Loujot durchaus günstig. Beim Aufstehen platzt Larrains Hose über dem Knie, ohne dass er Notiz davon nimmt. Alles in Ordnung. Die Bahn ist frei. Also, auf und los. Unerschütterlich in ihrer vorgefassten Meinung, der Westen liege links, entscheiden sie stillschweigend, nach links zu gehen. Nach ungefähr 100 Schritt finden sie tatsächlich einen Chausseestein, der aussieht, als enthielte er kilometrische Informationen. Larrain setzt sich emphatisch darauf und tätschelt den kalten Stein, wobei er tief aufseufzt, wie ein erschöpfter Sieger. Mit dem da, mein Kerlchen, mit dem da werden wir es schaffen. Jetzt, da Sie diesen Markstein sicher in Händen haben, wie eine Rettungsboje, glauben Sie, den ersten Tagesschimmer in Ruhe abwarten zu können, um die Straße zu identifizieren und die befreiende Botschaft zu entziffern. Zumal sich die Frage nach einem Dach erübrigt, suchen Sie in der Nähe nach einer Stelle, wo Sie sich wenigstens einigermaßen in Sicherheit ausstrecken können. Sie klettern einen Hang hoch und finden eine Mulde unter einem Busch, in die sie sich hineinschleppen, wie wild in den letzten Zügen. Doch als sie schließlich dicht zusammengefercht daliegen, gelingt es ihnen sogar, etwas wie Freude über ihre guten Aussichten zu empfinden. Dabei vermeiden sie ängstlich die geringste Bewegung, die ihrer zerbrechlichen Hülle aus Wärme und Hoffnung schaden könnte. Du kannst sagen, was du willst. Aber es fängt schon an, gut zu riechen. Oh. Ganz wie zu Hause. Übrigens, wenn ich so über den Weg nachdenke, den wir hinter uns haben, du musst nicht glauben, dass wir zu viel rumgezottelt sind, weißt du? Hörst du mir zu? Mach weiter. Alter Junge, sprich nur. Ja, natürlich, Irrtümer gab's schon, klar, aber alles in allem haben wir doch so ungefähr die Richtung eingehalten. Und ich kann dir sogar verraten, dass wir hier, an dieser Stelle, wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland liegen. Glaub's oder nicht, mein Kerlchen? Aber die Erde hat schon nicht mehr den gleichen Geruch. Naja, weißt du, alter Junge, hier oder da, für mich ist der Geruch immer derselbe. Erst wenn ich meinen eigenen riechen kann, fühle ich mich richtig wohl. Apropos, da muss ich dir noch sagen. Hey, pennst du? Tatsächlich, Larin pennt. 2 Sekunden später tut Louillot es ihm nach. Und der Himmel benutzt die Gelegenheit, um sich ein wenig aufzuhellen. Gerade so viel, dass er den kleinen Bären freigibt. Der Polarstern erstrahlt treu auf seinem Posten für jeden, der etwas mit ihm anfangen kann. Sie schlafen nicht sehr lange, weil der Tag heranrückt, auf den sie selbst in ihren Träumen lauern. Die Erde erwärmt sich, die Luft wird mild, ein handfester Nebel scheint die Qualen der Nacht auszulöschen und der schon vergoldete Osten verspricht eine prachtvolle Morgenröte voll neuer Hoffnungen. Hey, Lujo, steh auf! Hey! Was? Na, steh auf, du Faulpelz! Es ist jetzt hell genug. Wir können losgehen. Losgehen? Wohin? Na, zum Grenzstein, du mach schon. Auf zum Grenzstein. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Lohnt sich nicht. Lass das sausen. Na, mach jetzt keine Witze. Witze? Das ist nicht das richtige Wort. Bloß nicht übertreiben. Louillots Stimme klingt wirklich nicht eben vergnügt. Dies zu behaupten wäre unredlich. Und doch spürt man eine heitere Gelassenheit, eine gewisse Selbstsicherheit, ja sogar ein bisschen Autorität. Nein, alter Junge, ich mache keine Witze. Aber wenn du zum Grenzstein gehen willst, um zu wissen, wo wir sind, dann sage ich dir, es lohnt sich nicht. Die Auskunft kannst du von mir haben. Na, hör mal, Alter, bist ja ein toller Schlaukopf, kann man wohl sagen. Drück dich ein bisschen deutlicher aus. Du machst mich neugierig. Oh, da ist nicht viel zu sagen. Schau, was ich hier habe. Und Louillot zeigt, was er wiedergefunden hat. Das Messer, hier mitten im Schwarzdornbusch. Sie hörten Das Messer von Jacques Perret. Es sprachen Günter Lüders, Horst Tappert, Johannes Schauer, Ernst Altmann und Erwin Scherschel. Regie Ulrich Lauterbach. Komposition Winfried Zillig. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1963.